und gütig gegen seine Eltern und er war weder gewalttätig noch widerspenstig. Und Friede sei auf ihm am Tag, da er geboren wurde und am Tag, da er stirbt und am Tag, da er wieder zum Leben auferweckt wird. Und gedenke im Buch Marias, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog, sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen, da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Sie sagte, ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin. Er sagte, so wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes. Und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, oh, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten her zu. Sei nicht traurig. Dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen und schüttele zu dir den Baum, den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ich grüße euch, liebe Brüder, liebe Schwestern, für unseren heutigen Vortrag. Es geht heute weiter um die Milde und die Gütigkeit und die Güte. Aber heute, inshallah ta'ala, behandeln wir dieses Thema in einem spezifischen Bereich. Das ist die Milde in der Erziehung. Die Milde mit den Kindern, mit unseren Kindern. Für diejenigen, die Kinder haben, sie müssen heute lernen und praktizieren. Für diejenigen, die noch nicht Kinder haben, sie müssen heute lernen und wissen, wie sie damit umgehen. Und für diejenigen, die noch nicht verheiratet sind, möge Allah ihnen gute Frauen schenken. Aber inshallah ta'ala, es interessiert uns alle. Wir haben das letzte Mal erwähnt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, wie seine Milde, seine Güte gegenüber allen Menschen, auch die Kuffar, von den Juden und von den Christen, wie er war. Er zeigte uns, dass er unser Vorbild ist. Und ich habe euch auch das letzte Mal gesagt, dass Alhamdulillah Rabbil Alamin, dass die Religion des Islam nichts gelassen hat, wo wir kein Wissen haben. In allen Bereichen, walhamdulillah, haben wir Wissen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von dem Koran. Aber wir müssen das studieren. Wenn wir sehen würden, was im Erziehungsbereich zu finden ist, wallahi, wir brauchen keine Erziehungswissenschaftler, die von ihren Theorien oder ihre Theorien entwickeln. Aber wir können ihre Theorien als Hilfsmittel so nehmen, dass wir, sage ich mal, forschen zum Beispiel in der Erziehung, wie, dass man viele Probleme auf Licht des Islam vom Koran behandeln kann. Aber der Koran und die Sunna sind Kern für alle diese Bereiche. Und dahin ist der Rückkehr. Heute werdet ihr sehen, die Milde gegenüber der Kinder aus Sicht des Islams. Und was ist aus Sicht des Islam? Erinnert ihr euch an die Serie von Ehe in Islam? Da haben wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Nicht mehr. Wie er mit seinen Frauen umging. Heute behandeln wir, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Kindern umging. Was hat er überhaupt gemacht? Heute werdet ihr mal ein paar Sachen hören, die ihr niemals gehört habt, oder meiste von euch, inshallah ta'ala. Guckt mal, liebe Brüder, wenn du in eine Familie, Ehemann, Ehefrau, Kinder, wenn du die Milde empfindest und du siehst das deutlich in dieser Familie und du siehst, dass sie gegeneinander gütig sind, Ehemann mit Ehefrau, Kinder, umgekehrt, dann wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala für diese Familie etwas Gutes gegeben hat, was andere Familien nicht besitzen. Guckt mal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ. Wenn Allah für eine Familie etwas Gutes haben möchte oder geben möchte, dann gibt er ihnen die Milde. Dass sie die Milde und die Gütigkeit zwischeneinander haben. Wallahi, ihr seht das bestimmt. Manche Familien haben Probleme, Konflikte. Jedes Mal Streit. Ehemann mit seiner Ehefrau. Vor den Kindern, Kinder miteinander. Sie kämpfen gegeneinander. Und zwar, sie verletzen einander, sie beschimpfen einander. Du siehst, da fehlt was Wichtiges. Das ist es. Die Milde ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt das mit seiner Barmherzigkeit. Und wenn wir über Kinder sprechen wollen, dann wollen wir sehen, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Guckt mal, allgemein gesagt, es wurde über Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr überliefert, dass er gerne die Kinder begrüßt. Assalamu alaikum, und er kommt und er redet mit ihnen und er unterhält sich mit ihnen lange Zeit. Nicht nur, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach ihren Beschäftigungen fragt. Das heißt, er beschäftigt sich mit denselben Dingen, die Kinder beschäftigen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch gerne gespielt mit Kindern. Gespielt? Wo? Zu Hause? Nein, auf der Straße. Der Führer von islamischem Land geht draußen und er sieht ein paar Kinder und er spielt mit ihnen fangen und sie rennen von ihm weg und er geht. Und er geht hinterher und darüber werden wir erzählen. Er hat Kinder während des Gebetes hochgetragen. Während des Gebetes. Einmal, wir fangen an. Los, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ein Hadith über Al-Aqra' ibn Habis, ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kam einmal zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er fand ihn mit seinen Enkelkindern, Al-Hassan und Al-Hussein. Was macht er da? Er küsst sie die ganze Zeit. Er küsst sie. Guckt mal, Al-Aqra ibn Habis sagt: Wallahi, atuqabbiluna atfalakum? Küsst ihr eure Kinder? Wallahi, inna li ashratan min al-atfal. مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ. Er sagt ihm, ich habe 10 Kinder. Niemals habe ich ein Kind von meinen Kindern geküsst. Es war für ihn, was? Soll ich Kinder küssen? Er hat andere Beschäftigung. Allahu Akbar. Und viele Leute heutzutage machen denselben Fehler mit ihren Kindern. Sie sagen, die Liebe ist ja im Herzen. Mein Kind muss sowieso wissen, dass ich ihn liebe. Die Liebe ist im Herzen. Er küsst ihn nicht. Er umarmt ihn nicht. Alle diese Liebezeichen gibt er nicht. Al-Qaqra sagt, ich habe 10 Kinder. Niemals habe ich einen geküsst. Was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Er sagt, man lam yarham saghirana, man lam yarham la yurham. Derjenige, der kein Erbarmen hat, er bekommt kein Erbarmen. Allah. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, وَمَاذَا أَمْلِكُ لَكَ إِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ. Und was soll ich für dich tun, wenn Allah die Barmherzigkeit von deinem Herz weggenommen hat? Damit sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns indirekt, derjenige, der seine Kinder nicht küsst, er hat nicht Barmherzigkeit im Herzen, auch wenn er meint, er ist barmherzig. Das ist die Barmherzigkeit Allahs, die muss an dir strahlen, du musst danach strahlen. Laysa minna man lam yarham saghirana. In einer anderen Hadith heißt das, es gehört uns nicht. Er gehört uns nicht. Wer? Derjenige, der die Kleinen nicht erbarmt. Oder der kein Erbarmen mit Kleinen hat. Er gehört uns nicht. In einer anderen Hadith sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Derjenige, der kein Erbarmen mit unseren Kleinen hat und den nicht die Älteren respektiert, der gehört uns nicht. Der gehört uns nicht. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, er sagt, كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat ständig Kinder begrüßt. Entweder mit Salam عليكم ورحمة الله oder mit begrüßen mit Hand. Subhanallah. Jetzt kommt man in sein Wohngebiet, ein Gebäude, wo viele Nachbarn gibt. Und dann kommt man von Feierabend zurück. Dann kommt man rein, dann findet man kleine Kinder vor der Tür. Für sie existieren diese Kinder gar nicht. Er spricht sie gar nicht an, er guckt sie so und er geht weiter. Die Kinder, sagen wir sind gar nicht da für solche große Leute. Für Älteren sind wir nicht da. Und deswegen, es ist ein ganz schlimmes Gefühl, was man den Kindern dadurch gibt, wenn man sie nicht begrüßt. Genauso wie wie du Älteren begrüßt, musst du auch kleinere Kinder begrüßen. Salamu alaikum. Wie geht's dir? Wie läuft's? Alles klar? Und geh weiter. Und geh weiter. Du hast eine gute Tat verrichtet. Du musst dem Kind zeigen, dass er wertvoll ist in dieser Gesellschaft. Dass er eine wichtige Person ist. Wie eine Frau. Sie erzählt anderen Frauen in einer Frauensitzung, und ihr Kind ist nebenan. Er hört. Sie sagt ihm, wisst ihr, dieses Kind hier, eigentlich, ich bin schwanger geworden. Ich wollte es eigentlich nicht. Und stellt euch mal vor, wir haben, ich und mein Mann, alles versucht, das abzutreiben und wegzumachen. Es ging nicht, es läuft nicht. Und dann mit der Mühe und so, er kam. Was soll er denken? Allahu Akbar, ich bin überflüssig, also ich bin ungewollt. In dieser Erde, stellt euch mal vor, was die Leute ihren Kindern von Gefühl geben, wenn sie solche Sachen tun. Ein anderes Beispiel über einen großen Gelehrten, der ist berühmt und bekannt. Er hatte einen Freund und sein Freund hat einen Sohn, der heißt Abdullah. Und er spielte immer mit Abdullah gerne. Diese Großgelehrte. Einmal war eine große Veranstaltung, mehrere Gelehrten waren nebeneinander und jeder musste sich vorstellen, wie er heißt und was ist er und woher er kommt. Der Großgelehrte kommt und sagt, ich heiße so und so, der Freund von Abdullah. Keiner kennt Abdullah. Aber Abdullah sitzt da. Keiner kennt Abdullah. Er sagt, ich bin der so und so. Er ist eine hohe Persönlichkeit. Der Freund von Abdullah. Stellt euch mal vor, wer erzählt diese Überlieferung? Abdullah selbst. Er ist jetzt groß geworden. Er ist ein großer Doktor. Er sagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass dieser Satz mein ganzes Leben geändert hat. Und dass dieser Satz mir immer geholfen hat und immer mir innere Kraft gegeben hat. Dass er sagt, ich bin der Freund von Abdullah, dass er mich wählt und sagt, ich bin sein Freund. Guckt mal, was eine Sache tut. Das Gleiche hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal gemacht. Er war einmal beim Sitzen. Und da war ein Kind. Und sie haben alle zusammen gegessen. Und ein Kind, er war noch klein, so 10 oder 7 Jahre alt. Und er beginnt zu essen, aber von allen Seiten. Hier und hier, von allen Seiten von Schüsseln. Da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, komm, Ya Bunay, mein lieber Sohn, Ya Bunay, und andere Überlieferung, Ya Ghulam, o Junglinge, komm zu mir. Und er hat ihn auf den Schoß gebracht. Er sagt ihm, Ya Ghulam, Ya Bunay, Sammi Allah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Erwähne Allah, sag Bismillah, und iss mit deiner Rechte und iss vor dir. Er sagt, mit seiner Art, die er das gemacht hat, er sagt, und so war meine Essart bis heutzutage, bis jetzt, habe ich niemals geändert. Und da sehen wir, dass die Milde viel bringt als die Strenge und die Härte. Gucken wir mal, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kinder als wertvolle Personen in der Gesellschaft sind. Was gab es von Ernte in Medina, wenn es Ernte gibt? Datteln, was sonst? Datteln, sie waren berühmt mit Datteln. Wenn die erste Menge von den Datteln geerntet wird, wisst ihr, was sie damit machen? Sie müssen eine Art von, wie Feier. Guckt mal, wie der Feier aussieht. Wenn die erste Menge von den Datteln geerntet wird, sie bringen diese Menge zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle Menschen sind da. Was sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So fängt das Jahr nach der Ernte, damit Allah Ta'ala ihnen Segen gibt. Er sagt folgende Dua. Allahumma barik lana fi tamrina wa barik lana fi madinatina. وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ودعا أصغر وليد له يراه فأعطاه إياها. Guckt mal. Er sagt vor allen Menschen, Ja Allah, segne unsere Stadt. Ja Allah, segne unsere Datteln. Ja Allah, segne die Mengen der Datteln von Kilos und Tonnen, die wir haben. Und dann guckt er, was will er? Er guckt nach dem kleinsten Kind, was es gibt, ein kleines Kind, der jetzt läuft. Wenn er den kleinen Kind sieht, er sagt, komm. Er kommt zu ihm und er gibt ihm die Datteln. Alles. Er gibt ihm alles, die Datteln. Und dann fängt das Jahr der Ernte. Allahu Akbar. Wir lesen vieles ab. Erstmal, er lehrt den Kindern, dass man freigebig sein muss. Er gibt am Anfang und er gibt ihm. Zweitens, er gibt den Kindern ein starkes Gefühl, dass sie da sind, dass sie wichtige Leute in der Gesellschaft sind. Drittens, er lehrt uns und alle Väter und Mütter, wie man mit den Kindern umgeht. Abu Huraira oder Abu Qatada erzählt, radiallahu anhu, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص بنت زينب على عاتقه. Wir haben den Prophet صلى الله عليه وسلم gesehen, wie er أمامة, das war eine Tochter von Abu العاص, er trägt sie auf seinen Armen. Und dann haben sie ihn beobachtet. فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا bei Bukhari. Er sagt, dann haben wir ihn beobachtet. Er betet und wenn er sich beugt, dann stellt er sie unten. Und wenn er wieder hochgeht, dann nimmt er sie wieder hoch mit, bis er das Gebet fertig gebetet hat. Im Gottesdienst und sind die Kinder noch zu betrachten, Allahu Akbar. Und nicht nur. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gerne mit den Kindern gespielt. Er hat mit seinen Enkelkindern, Al-Hassan und Al-Hussein, einmal gespielt. Was haben sie gemacht? Er macht wie ein, sag ich mal, ein Kamel oder ein Pferd. Und sie steigen beide auf ihn. Stellt euch mal vor, in der Überlieferung steht, فَكَانَ يَحْبُو بِهِمَا. Er krabbelt mit den beiden. Sie sind über ihn. Was sagt er dazu? Er sagt ihnen, نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُمَا. Wie schön ist euer Kamel und wie schön seid ihr als zwei Säcke. Kennt ihr mal, den Kamel hat zwei Säcke auf den beiden Seiten. Ein Sack hier rechts und ein Sack links. Er hat ihnen gesagt, ihr seid die Säcke und ich bin der Kamel. Allahu Akbar. Dass er so eine Sprache benutzt, dass er sagt, ich bin für euch jetzt ein Kamel und ihr seid Al-Idlan. Die beiden Säcke, die rechts und links sind. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so mild war er mit den Kindern. Und er war einmal beim Niederwerfen. Und dann kamen Al-Hassan und Al-Hussein, weil sie sich daran gewöhnen und gewöhnt haben, was? Dass sie immer auf seinem Rücken steigen. Das war ihr Lieblingsspiel für sie. Beim Beten einmal, sie wissen nicht, was sie tun, dann steigen sie auf seinem Rücken. Wisst ihr was? Er ist die ganze Zeit niederwerfend geblieben. Er hat sich nicht bewegt. Als er danach gefragt wurde, warum? Er sagte, inna ibni irtahalani fakarihtu an a'jilahu. Er sagte, mein Sohn, er sagt mein Sohn, obwohl er ist mein Enkel. Und der Sohn, man sagt auch der Sohn, mein Sohn, in der arabischen Sprache. Mein Sohn war auf mich und ich wollte ihn nicht gegen ihn eilig machen, dass er sich, sage ich mal, gestresst fühlt. Mit der Ruhe kann er erstmal zu Ende spielen und danach gehe ich hoch. Allahu Akbar, auch bei dem Gebet. Und er sagt, Ibni, mein Sohn, weil der Sohn oder die Tochter oder die Enkelkinder, sie sind mehr geliebt als die Kinder selbst. Deswegen sagen die Araber ein Gedicht. Sie sagen, Ibnu Bnina min Ibnina ahabbu, fal Ibnu Qishrun wal Hafidu Lubbu. Ibnu Bnina min Ibnina ahabbu. Das heißt, der Sohn oder das Kind von unserem Kind ist lieber für uns als unser Kind. Weil das Kind Al-Qishr ist, die Hülle ist und der Enkelkind das Herzen ist. So haben sie das beschrieben. Deswegen die Enkelkinder sind so geliebt. Deswegen sagt er, Inna ibni irtahalani. Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, huwa al-Hibbu ibn al-Hibb. Der Geliebte, der Sohn des Geliebten. So hat ihn Muhammad Sassim genannt. Der Geliebte, der Sohn des Geliebten. Usama ibn Zayd. Er erzählt, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni wa yuq'iduni ala fakhidihi wa kana ya'khudhu al-Hasan ibn Ali fa yuq'iduhu ala al-fakhid al-akhar thumma yadhummuhuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Er sagt, Zayd, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich zu sich genommen und er hat mich auf seinen rechten Schuss, auf seinen rechten Schenkel hingesetzt. Und dann hat er Al-Hassan, der Sohn von Ali, auf seinen linken Schuss genommen, auf seinen linken Oberschenkel, und er hat ihn auch hingesetzt. Und was hat er gemacht? Und dann nimmt er sie zusammen zu sich, zu seiner Brust, und er umarmt sie und er küsst sie und er sagt, O Allah, erbarme dich ihrer, den beiden. Ich, den ich ja habe Erbarmen mit ihnen, mit den beiden. O Allah, liebe die beiden, denn ich ja liebe sie sehr. Das heißt, die Ulama sagen, es ist auch von der Sunna, dass man für die Kinder Bittgebete verrichtet. Ein anderer Hadith von Aisha radiallahu anha. Sie erzählt, einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hause und da kam eine Familie, sie brachten ihr Kind. Warum? Ist gerade, also das geborenes Kind oder so, und er muss ihn an Johannika, er nimmt Tamar, Dattel, er kaut das, bis das wie Brei wird, und er nimmt das und er macht das in seinen Mund. Das war von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immer macht er mit den Kindern. In der Zeit, wo er Technik macht, hat das kleine Kind was? Uriniert. Auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was hat Muhammad sallallahu gemacht? Er hat Wasser genommen und er hat das drauf geworfen, auf dem Urin, und das war's. Das, was er gemacht hat. Er hat sich nicht gestört gefühlt, er hat nicht den Sohn weggebracht, oder dass die Frau etwas anderes sagt, ach, was hast du gemacht, das Kleine ist noch klein, er weiß gar nichts, und sie beginnt schon mit der Strafe. A'udhu billah. Und das ist ein Fehler. Bei vielen Vätern und Müttern, sie machen so einen Fehler, dass sie sich mit ihren Kindern so umgehen, als ob sie alles wissen. Subhanallah. Er muss ja erstmal lernen. Du musst ihm etwas beibringen, auch wenn er was Schlimmes, was Schlechtes tut. Wie weißt du, dass er das als schlecht sieht? Ja? Und deswegen hier haben wir wieder ein Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Kind gesehen hat, der was Schlimmes macht. Und wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam reagiert hat. Er war unterwegs und dann sieht er ein Kind, er nimmt Messer und kana yasli khushat. Was ist, ihr Kind, wenn der Hammel geschlachtet wird, dann muss diese Haut oder dieser Fell wegentfernt werden. Muss fein, und das muss man lernen. Wir haben als Kinder immer in Marokko das gelernt. Wenn Schlachtefest kommt, dann kommen, wenn der Vater anfängt und kommt in die Hälfte, sagt, ja, komm, lerne. Dann nimmst du, dann machst du tick, tick, tick. Und dass das fein geht. Und du darfst nicht den Fell kaputt machen und du darfst aber auch nicht von Fleisch wegnehmen. Ja? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Kind gesehen, wie er kaputt macht. Er sagt ihm, Tanahha li uriyak. Geh an der Seite und ich werde dir zeigen, wie man das macht. Und dann hat er ihm gezeigt und da hat ihm das gemacht. Ja, mach weiter. Und dieses, das muss ein Motto für die Eltern sein. Tanahha li uriyak. Das musst du auch mit deinen Kindern machen. Warte mal, ich zeige dir. Nicht baff. Wieso hast du es gemacht? Manchmal das Kind denkt Gutes. Er sieht, dass sein Vater etwas schreibt. Er ist im Wohnzimmer und er schreibt auf seinem Tisch. Er sieht den Vater, er geht und er nimmt ein wichtiges Papier von den Unterlagen und er nimmt seine Stifte und er sitzt und er macht und er guckt seinen Vater und er schreibt. Gleich der Vater guckt ihn. Das! Ein Schlag. Was hast du gemacht? Subhanallah. Der Junge, der wollte nur, er nimmt dich als Vorbild. Er will nur etwas Gutes machen. Ab dieser Zeit, du machst Terror auf dein Kind, dass er nicht mehr sich traut, etwas zu machen. Oder das Gleiche bei der Tochter. Die Tochter sieht ihre Mutter, sie guckt gerade was Schönes. Und dann geht sie so versteckt und nimmt sie etwas. Und sie legt das auf den Herd und macht, weiß ich nicht, etwas so. Und dann guckt die Mutter, und dann gibt sie ihr auch eine Klatsche. Was machst du? Willst du uns verbrennen? Subhanallah, musst du erst mal ihr das beibringen. Du musst ihr lehren, wie man, und lassen wir diesen Motto von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanahha li uriyak. Geh an der Seite, ich werde dir zeigen. So müssen wir mit unseren Kindern umgehen. Guckt mal, Ibn Zubayr erzählt, einmal war Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterwegs und ich war mit vielen Kindern auf der Straße und er kam zu uns und was hat er gemacht? Er hat seine Hände, seine gesegnete Hand, und er nimmt das auf den Wangen von allen Kindern. Und er hat gesagt, er hat jedes Kind einzeln berührt und für lange Zeit berührt. So in seinen Wangen, seine Haare. Und die ganze Zeit, bis er zu mir kam, فَمَسَحَ خَدِّي. Und er hat auf meinen Wangen berührt. Ich habe, sagt er, so eine schöne Kälte und einen schönen Geruch gerochen, als wäre die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam fi Jufnat Attar. Jufnat Attar, Al-Attar, das ist derjenige, der Parfüm verkauft. Und er hat immer solche Säcke von mehreren Arten von Parfüm. Als wäre die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam drin gewesen, und er hat das auf mich gemacht. Und das ist auch ein Zeichen der Milde gegenüber den Kindern. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, er war ja sein Diener. Er war sein Diener zu Hause, 10 Jahre. Er sagt, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre gedient. 10 Jahre? Weißt du, was ein Diener ist? Er ist mit ihm die ganze Zeit. Er gibt ihm, er bringt ihm was. Er sagt, فَمَا قَالَ لِي قَطُّ أُفْ. Niemals hat er mir gesagt, uff, pui. Oder dass er gestört wird. Niemals. وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَ كَدَا وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ أَلَا لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَدَا. Niemals hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir über etwas gesagt, was ich machen musste, aber ich habe es nicht gemacht. Niemals hat er gesagt, wieso hast du das nicht gemacht? Oder, dass ich etwas gemacht habe, was ich nicht machen sollte, dass er sagt, warum hast du das gemacht? Stellt euch mal vor, wenn das ein Zeugnis von dem Diener ist. Deswegen beste Zeugnis gegenüber einem Mensch, Zeugnis von seinem Diener oder von seine Kinder oder seine Frau, die mit ihm eng zusammen verbunden sind. Sie wissen über dich Bescheid. Und das sagt er. Anas ibn Malik, hat er einen Bruder, der heißt, oder was heißt, das ist nicht sein Name. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn so genannt. Abu Umayr. Abu, Vater von, er ist noch Kind. Aber er nennt ihn Abu Umayr, der Vater von Umayr. Und dieser Abu Umayr, hat er immer einen Vogel gehabt, in einen Käfig. Und immer kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das hat er oft gemacht. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Weil im Hadith, وَكَانَ إِذَا جَاءَ, dieses إِذَا جَاءَ, jedes Mal wo er. Und deswegen immer hat er das gemacht. Wenn er vorbeigeht, er sagt ihm, يَا أَبَا عُمَيْرَ مَاذَا فَعَلَ النُّغَيْرَ. O Abu Umayr, was hat den Nughayr gemacht? Er fragt nach Nughayr. Wer ist Nughayr? Der Vogel. Er sagt ihm, was hat Nughayr gemacht? Er sagt ihm, es geht ihm gut. Oder einmal hat er ihm gesagt, er ist gestorben. Die Ulama sagen, er hat nicht nach ihm gefragt. Es gibt besser, als nach ihm zu fragen. Frag nach der liebsten Sache, was ein Kind hat, gerne hat. Wenn du nach seinem Vogel fragst, oh, du hast ihn getroffen. Das ist mehr als, dass du nach ihm fragst, wie geht's dir? Nee, wie geht's deinem Vogel? Oh, er kümmert sich auch um meinen Vogel. Das heißt, er liebt mich. Das ist eingeschlossen. Und deswegen guckt mal, wie klug Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Kind war, dass er nach seinem Vogel fragt und er nennt ihn Abu Ubayr. Es ist ein bisschen, als ob er ihn groß macht. Vater von Abu Umayr. Und er nennt auch den Vogel mit einem Namen. Deswegen die Ulama haben über diesen Hadith, wie ich jetzt nur gestern gehört habe, über 100 Lehren haben sie von diesem Hadith genommen. Es gibt vieles, was dazu gesagt wird. Dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch ein paar lustige Momente mit den Kindern hat. Dass man diese lustigen Momente wiederholt. Heute und morgen und übermorgen, immer wenn das Kind dich sieht und das Gleiche. das hat das Kind gerne. Ja? Das hat Muhammad s.a.w. immer gemacht. Und er war nicht stolz, sallallahu alaihi wasallam, oder überheblich. Nein, er gibt jedem sein Recht. Und at-talattufu bis-salah. Und da gibt es auch einen anderen Hadith. Bintu Khalat ibn Sa'id ibn Amr. Das ist eine Frau, die erzählt, ataytu Rasulullah s.a.w., sie war Kind. Ataytu Rasulullah s.a.w. ma'a abiyyi. Sie waren von, denke ich mal, Äthiopien oder Somalien, also in diesen Gegend. Sie sagt, ich kam einmal mit meinem Vater zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam und ich hatte ein gelbes Kleid. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gelbe Kleid gesehen hat, er hat auf Eritreisch gesprochen. Er sagt, Sinne, Sinne. Das heißt, Hasana, Hasana. Es ist schön, es ist schön. Er meint das Kleid. فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَةِ. Dann bin ich zu seinem Rücken gegangen und dann habe ich den Stempel des Prophetentums gesucht. Da hat er so wie eine Flecke, eine kleine Flecke in seinem Schulter. Und dieses Mädchen ging zu seinem Schulter und sie sucht das und sie beginnt mit dem Stempel da zu spielen. Der Vater hat sie gesehen, er sagt, komm runter. Dann hat Muhammad s.a.w. gesagt, da'ha, lass sie, da'ha. Und dann sagt er ihr, abli wa akhliqi, abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Dreimal sagt er ihr, abli, das heißt, dieses Kleid ist so schön, du sollst das die ganze Zeit so schön nutzen, bis es kaputt geht, bis es nicht mehr geht. Und dann sollst du was Schöneres wieder haben. Wa akhlifi oder wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Wieder das Gleiche. Dieses Kleid ist schön, du sollst das so genießen, bis es nicht mehr gibt und dann sollst du was Besseres haben. Das hat er dreimal dann gesagt. Guckt mal. Auch das Kind braucht eine Aufmerksamkeit von den Eltern und von den Erwachsenen, dass man ihm zeigt, er ist wichtig oder man spielt auch gerne mit ihm. Guckt mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yasuffu Abdullah wa Ubaydullah wa Kuthm wa Kuthayra. Das sind vier Kinder von Al-Abbas. Al-Abbas, er hat vier Kinder, Abdullah wa Ubaydullah und Kuthm und Kuthayr. Er hat sie alle nebeneinander gestellt. Keiner darf vorne oder hinten stehen. Alle gegeneinander. Und er entfernt sich. Und er sagt, jetzt los. Der zuerst zu mir kommt, der kriegt ein Geschenk. Deswegen auch mit Geld oder mit Bonbon oder Schokolade oder so, hat Muhammad Sassen gemacht. Nicht, dass man sagt, hey, was ist das? Das hat Muhammad Sassen gemacht. Kommt, rennt. Und der zuerst kommt, der kriegt das und das. Das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hier kommen wir zu dieser Geschichte zwischen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Al-Hussein. Radiyallahu anhu. Jabir erzählt, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wir waren mit dem Gesandten Allahs. Fadu'ina ila ta'am. Dann waren wir bei einem Essen eingeladen. Für ein Essen eingeladen. Fa'idha al-Husaynu radiyallahu anhu yal'abu fi at-tariqi ma'a as-sibyan. Auf dem Weg zur Einladung war al-Husayn. Der spielte mit den Kindern auf der Straße. Fa'asra'a an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amama al-qawm. Auf einmal hat sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor allen seinen Gefährten beeilt und er ist gerannt Richtung Kinder. Subhanallah, er hat sie gelassen und er rennt Richtung Kinder. Thumma basata yadahu. Und dann hat er seine Hände so gemacht. Das heißt jetzt fangen. Al-Hussein hat das gesehen. فَجَعَلَ يَفِرُّ هَا هُنَا وَهَا هُنَا هَا هُنَا وَهَا هُنَا. So steht im Hadith, dann begann Al-Hussein hier wegzulaufen und dann wieder auf der anderen Seite zu laufen und dann auf der Seite wegzulaufen und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist hinterher, Allahu Akbar. In alten Erwachsenen und wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Straße und er rennt hinter einem Kind, فَيُضَاحِكُهُ und er lacht dabei, sallallahu alaihi wasallam, حَتَّى أَخَذَهُ bis er ihn festgenommen hat. فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذِقْنِهِ dann hat er eine Hand hier gemacht, وَالْأُخْرَى بَيْنَ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ und die zweite Hand hat er hier genommen. Also einer ist vor seinem Hals und der andere ist auf seinem Stirn. Und dann hat er ihn zu sich genommen, um zu küssen. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Er hat ihn hier so genommen und dann ihn zu sich gezogen und dann geküsst. Und dann hat er ihn umarmt. Jetzt in der Zeit kamen die Gefährten, sie müssen warten, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitspielen. Zu Ende ist, sie müssen warten. Dann, als er fertig war, der sagt, Husseinu minni wa ana lil Hussein. Ahabba Allahu man ahabba al Hussein. Husseinu sibtun min al asbat. Er sagt, al Hussein ist von mir. Das heißt, es ist ein Teil von mir. Er ist ja sein Enkel. Al Hussein ist von mir. Und ich bin für ihn. Allah soll denjenigen lieben, der Hussein liebt. Und dann sagt er, Al-Hussein, Sibtun min al-Asbat. Al-Hussein ist ein geehrtes Stamm von den Stämmen. Klar, er kommt auch von Abrahams Stamm. Ist ein Stamm von den Stämmen. Wir kommen auch zu anderen Ahaditen und danach gehen wir mal in ein paar einzelnen Dingen. Abdullah ibn Umar, wir kennen ihn alle, der Sohn von Umar ibn Khattab, er war klein. Er erzählt, einmal war ich mit meinem Vater in einer Sitzung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auf einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gefragt. Guckt mal, wie Sitzungen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ab und zu waren. Nicht nur Religion, Religion, Religion. Und nicht nur, er hat manchmal gelacht. Und manchmal hat er, kennt ihr mal diese kluge Fragen, Quizfragen? Ja, diese Fragen, wo man nachdenken muss. Was soll das sein? Hat Muhammad was auch gemacht. Einmal, sagt Abdullah ibn Umar, stellte er die Fragen vor allen. Inna min shajari al-bawadi shajaratan la yasqutu waraquha. Er sagt, es gibt eine Art von den Bäumen, dann sollen sie jetzt das rauskriegen. Es gibt einen Baum von den Bäumen im Land, dessen Blätter oder deren Blätter nicht runterfallen. Und sie ist wieder Muslim. Jetzt, diejenigen, die nicht den Hadith gehört haben, sie müssen mir bitte eine Antwort geben. Was soll dieser Baum sein? Welcher Baum ist das? Die Palme, genau. Die Palme, da fallen nicht die Blätter. Da sagte Abdullah ibn Umar, in mir war es drin, dass das die Palme ist. Er war Kind. Aber ich wollte nicht. Warum? Respekt von den Älteren. Respekt. Guck mal, wie sie Respekt gelehrt haben. Aber trotzdem sagen die Ulama über diesen Fall, wenn die Älteren nicht wissen, dann kann der Jüngere auch reden. Wenn die Älteren nicht wissen, dann soll er auch ihnen erzählen. Ansonsten, wir respektieren, wenn es eine Sitzung von den Älteren und sie wurden gefragt, wir respektieren. Wenn keiner weiß, dann sage ich, ja, Rasulullah Palme. Und das hat Umar ibn al-Khattab wehgetan danach. Als sie draußen waren, er sagt ihm, oh Vater, ich wusste, dass das die Palme ist. Er sagt ihm, warum hast du das nicht getan? لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. Wenn du das gesagt hättest, das wäre für mich lieber als das und das und das zu haben. Was ist lieber? Weil Muhammad, wenn jemand eine Antwort gibt, er sagt ihm, möge Allah dich segnen. Richtig. Was hat er gewonnen? Ein Bittgebet, ein Dawa. Ein Bittgebet. Er sagt ihm, wenn du das gesagt hättest, ein Dua, der von der Zunge des Propheten kommt, ist lieber als die ganze Dunya zu besitzen, wenn er ihm sagt, möge Allah dich recht leiten, zum Beispiel. Allahu Akbar, das ist gut. Aber was uns interessiert in diesem Hadith, erstmal Tawqir al-Kibar, Hochachtung gegenüber den Älteren, was heutzutage leider langsam verschwindet. Weil derjenige, der die Älteren nicht respektiert, der gehört uns nicht, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sururul insan binabahati ibni wa husni fahmi. Dass man sich freut, wenn sein Kind etwas richtig beantwortet und dass man ihn ermutigt. Das heißt nicht Schlechtes. Das ist nicht Egoismus. Nein, wenn dein Kind was macht, ach, schön, mein Kind, hast du gut gemacht. Auch vor anderen. Wo ist das Problem? Das ist nicht Anania. Und außerdem mit Dua al-Nabi und wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Momente mit den Sahaba verbracht hat. Viele Leute können in eine Sache landen, ohne dass sie es merken. Es gibt Milde und es gibt ein schlechtes Verwöhnen von dem Kind. Manche Leute sagen, Milde, Milde, eröffnen die Grenzen, das Kind darf machen, was er will. Alles, was er will. Hier, bitteschön. Hier, hier, hier, hier, hier. Und dann macht er ihn kaputt. Verwöhnt. Überverwöhnt. Über die Grenzen. Solche Kinder haben schwache Persönlichkeit. Wenn sie alleine sind, sie können nicht alleine etwas unternehmen. Weil alles übernehmen die Eltern. Hier, hier, hier, hier. Nein, muss nicht sein. Deswegen zwischen Milde und Verwöhnen, da gibt es nur ein Haar Grenze. Da muss man aufpassen. Und dazu werden wir kommen. Deswegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat immer zwischen Milde und Stärke zusammengemischt. Aber der andere muss das verstehen. Milde im erlaubten Sinne. Und es gibt Dinge, du machst das sogar mit guter Weise, aber trotzdem muss das gemacht werden. Wie zum Beispiel Hadith bei Bukhari über einen Gefährten, der heißt Himar. Das war sein Name. Esel. Er heißt Himar. Dieser Himar war ein Alkoholiker. Ein Gefährte, radiallahu anhu. Das ist ein Großgefährte. Er war aber Alkoholiker. Er hatte Alkoholsucht. Ja? Und er hat immer viel getrunken. Immer wenn sie ihn trinken, dann wird er gepeitscht, wenn sie ihn feststellen, dass er betrunken ist. Einmal war er da und Muhammad Sassen war dabei und wurde gepeitscht. Guckt mal, Peitschen ist was Starkes. Und das ist ein Gesetz, was Muhammad Sassen vor ihm macht. Da kommt ein Gefährte, er sagt ihm, Achzakallah, ma akthara ma yu'tabik. Er sagt ihm, möge Allah dich zerstören. Immer kommst du zu dieser Strafe. Das heißt, sie kennen ihn immer mit dieser Strafe. Dann sagte der Prophet, guckt mal, die Milde in einer Zeit der Härte zusammen. Er sagt, la taqul hada. Sag ihm das nicht. Fama a'lamu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulah. Das, was ich über ihn weiß, wallahi, er liebt Allah und er liebt den Gesandten Allahs. Ein Zeugnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beides sind da. Milde, aber auch gleichzeitig Disziplin. Entschlossenheit bei einer Sache. Er hat eine Sache fest entschieden und er ist fest bei der Sache, wird getan. Und deswegen, manchmal muss man mit den Kindern zum Beispiel so umgehen, wenn er versucht, etwas zu machen gegen den Eltern. Nee, ich will nichts machen. Dann sag ihm einfach mit Liebeweise, nein. Und er muss das verstehen. Nein, ich werde dir das nicht machen. Du kriegst das nicht. Alles klar? Und er kann so und so, nein. Und du bist immer lieb. Nein, mein lieber Sohn. Ha? so misst du zwischen die Milde, aber auch gleichzeitig die Disziplin, dass das Kind nicht die Grenzen überschreitet. Wallahi, diejenigen, die mit ihren Kindern schlecht umgehen, sie sind gewalttätig, nervös, gleich wenn das Kind einen Fehler macht, schimpfen, gleich wenn das Kind etwas macht, schlagen und er ist nicht gelassen. Er ist immer streng mit seinen Kindern. Wir sagen ihm, was machst du da? Das, was du von diesem Verhalten bekommst, es gibt nur einen Vorteil. Gibt's Vorteil? Alles sind Nachteile, außer einem einzigen Vorteil. Was ist dieser Vorteil? Dass dein Kind wie ein Esel wird und dir gehorcht. Und das macht, was du tun willst. Ja? Wenn ein Vater oder eine Mutter diktatorisch sind, schlagen, schimpfen. Das Kind ist klein. Ein Dinosaur kommt zu ihm und schlägt ihn. Er ist wie ein Dinosaur. Ja, du siehst das kleine Kind, der Ärmste, der sitzt da und er kriegt Schlägerei von einem, der... Er kommt, buff, buff. Was willst du, dass er macht? Er kann nichts. Er ist kraftlos, also er gibt auf. Und dann macht er nicht vor dir, was du nicht gerne magst. Also, der einzigste Vorteil, was du kriegst, war, was? Dass dein Kind dir gehorcht und dass er nach deinen Richtlinien geht. Aber kommen wir zu den Nachteilen. Allahu Akbar. Erstmal, du machst deine Psyche, du zerstörst deine Psyche. Innerlich, er ist zerstört. Er hat keine Kraft im Innen. Zweitens, das Vertrauen dir gegenüber wird immer kleiner. Er kriegt kein Vertrauen zu dir. Drittens, Lügen. Für ihn wird Lüge leicht fallen. Warum? Damit er nicht Schläge kriegt, er muss lügen. Weil er weiß, wenn er die Wahrheit sagt, kriegt er Schläge. Wenn er sagt, nein, ich habe es nicht gemacht. Das hat ein anderer gemacht. Alles klar. Okay. Das haben sie auch von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Einmal bei Ma'rakat Uhud, bei Schlacht von Uhud. Da haben sie einen Gefangenen genommen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war bei dem Gebet. Aber er hat es gehört. Sie haben ihm gesagt, ist Abu Sufyan mit den Feinden? Also auf der anderen Seite. Er sagt ihnen, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Abu Sufyan ist nicht dort. Dann schlagen sie ihn, def, schlagen, bis er sagt, Abu Sufyan ist da. Und danach hören sie auf. Wenn er erholt ist, er sagt, aber eigentlich, ich sage euch ehrlich, Abu Sufyan ist wirklich nicht da. Daf. Abu Sufyan ist da, alles klar. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Gebet, war er fertig. Und er sagt ihnen, so oder so, ihr lest ihn nicht. In sadaqakum, wenn er die Wahrheit spricht, kriegt er Schläge. Und wenn er Lüge erzählt, dann lest er ihn. A'udhu billah. Das ist keine Art. Das ist nicht gut. Und deswegen lehre dein Kind, dass du nicht ihn bestrafst, sondern dass du ihm etwas beibringst. Und deswegen derjenige, der immer Schlägereien bekommt, er ist ein Lügner. Hundertprozentig. Er lügt. Deswegen sagt Ibn Khaldun, man kana murabbahu ala al-unfi wal-qahri, hamalahu ala al-kadhibi wal-khiyanati, wa allamahu al-makra wal-khadi'a. Ibn Khaldun erzählt, derjenige, der seine Kinder mit Strenge und Härte und Unterdrückung erzieht, das bringt ihn dazu, zu lügen, zu betrügen und seine Art wird immer Betrug sein. Ein anderer Nachteil, das Kind, der immer Schläge bekommt und der immer von seinen Eltern mit Härte und Strenge behandelt wird, er ist auch gewalttätig, wenn er mit den Kindern ist. Warum? Er sagt, ich mit meinem Vater, ich kriege Schläge. Ich bin jetzt unter den Kindern, die sind kleiner als ich. Mein Vater ist größer als ich, schlägt mich. Ich bin größer als sie, ich schlage sie. Und deswegen die Kinder, die zu Hause geschlagen werden, sie schlagen auch andere Kinder. Sie schlagen auch andere Kinder. Und zweitens, du musst daran denken, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der Recht leitet. Du musst deinem Kind das beibringen, was gut ist und was schlecht ist. Aber mit bester Art und Weise und wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Recht leitet. Jetzt, wie bekommen wir Eltern diese Milde gegenüber unseren Kindern? Erstmal fangen wir mit Rufen. Wenn du dein Kind rufst, sag ihm nicht, ah, der Hama, komm mal her. Du, dieser Esel, komm mal her. Oder du, dieser Penner, oder weiß ich nicht. Nein, mit der besten Art und Weise. Ha? Macht mal schöne Namen für eure Kinder. Wie mein Schatz, mein Gold, mein Liebster. Komm mal her. Ha? Habibi, mein Geliebter. Oder mein Bunei, mein lieber Sohn. Oder sowas. Das fängt schon an beim Rufen. Wie du ihn rufst, das bleibt auch in seinem Kopf. Und guckt mal die Geschichte von Ya Aba Umair, Mada Fa'ala Nughair, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gerufen hat. Aber auch Luqman im Koran, Ya Bunay, Innaha Intakum Ithqala Habbatin, Min Khardal, wie er mit seinem Sohn gesprochen hat. Zweitens, At-Targhibu Qabla At-Targhib. Das heißt, du musst ihn immer frohe Nachrichten und Botschaften geben, statt dass du ihm Angst machst. Zum Beispiel, wenn du betest, du kriegst das und das und das. Nicht, wenn du nicht betest, dann kriegst du Hölle und kriegst du Strafe. Nein, das mit den Kindern nicht. Anders, Targhib. Das heißt, nimm ihn leicht in seinem Herzen, mit lieber Art und Weise. Allimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allimu, wa yassiru, wa la tu'assiru, wa bashiru, wa la tunaffiru, wa idha ghadiba ahadukum, fal yaskut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, lehrt, wir müssen beibringen, ja, lehrt, aber macht leicht, macht nicht schwer. Und gibt immer schöne Gereden und nicht schlechte Gereden. Und wenn jemand unter euch zornig wird, was macht er da? Er soll schweigen. Nichts mehr sagen. Schweigen. Guckt mal der Anfang von Hadith und der Ende. Anfang war das, Allimu, lehrt. Und Ende, Zorn. Er weiß, dass beim Lehren Zorn gibt. Wenn jemand anderes beibringen will, man wird zornig. Verstehst du das nicht? Deswegen hat er Allimu. Und dann hat er das mit Zorn beendet. Lehrt. Yassiru, macht leicht. Wala tu'assiru, macht nicht schwer. Wabashiru, wala tunaffiru, geht mit bester Weise und nicht mit schlechter Weise. Wa idha ghadiba ahadukum. Und wenn jemand zornig wird, was soll er tun? Nicht klatschen. Nicht ihm eine Klatsche geben, sondern falyaskut. Dann müsst ihr schweigen. Es gibt auch eine andere Sache, wie man diese Milde erreicht bei den Kindern. Wenn du deinem Kind etwas versprichst, dann tue das und schnell. Zwei Sachen. Du musst das tun und schnell. Das ist sehr, sehr wichtig. Guckt mal. Der Prophet war einmal bei Abdullah ibn Amir radiallahu anhu, zu Hause. Und die Mutter, also Abdullah kam und er begann zu spielen. Er will rausgehen, um zu spielen. Faqalat ummuh. Seine Mutter rufte ihn und sagte, Ta'ala u'tik. Komm, dann gebe ich dir was. Faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ماذا كنت تريدين أن تعطيه؟ Was wolltest du ihm geben? فقالت تمرًا. Ich wollte Datteln geben. Dann sagte er, أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبًا. Weißt du, wenn du das nicht gegeben hättest, dann hätte Allah Ta'ala dir das als Lüge geschrieben. Lüge. Und deswegen von diesem Hadith wissen wir, wenn du deinem Sohn, deinem Kind sagst, komm oder tue das, ich gebe dir, gib. Und schnell. Weil Muhammad s.a.w. schnell reagiert hat. Ja? Und deswegen sagen die, das ist eine Weisheit, eine arabische Weisheit bekannt. Sie sagen, Ar-Raddul Jamil khayrun min al-wa'di at-tawil. Die schnelle Antwort ist besser als ein Versprechen, was lange Zeit dauert. Gib mir schnell die Antwort. Besser als, dass ich ein Jahr warte und gucken wir mal nach dem Versprechen. Schmeckt nicht mehr gut. Ha? Schnelle Antwort ist besser als langes Versprechen. Fünftens, wenn man sein Kind erziehen will, bestrafen will, jetzt sagen wir bestrafen, nicht mit Gewalt, sondern du willst ihm für irgendeine Sache eine Vergeltung geben. Wie macht man das? Subhanallah. Wir müssen die Schritte betrachten. Erstmal, wenn du ihn tadelst, dann tadele ihn nicht vor seinen Freunden. Nur zwischen euch. Geheim. Sag ihm, das ist nur zwischen uns, das ist nicht gut, was du gemacht hast. Diese Sache ist nicht gut und das und das. Und danach, wenn er sich nicht ändert, er weiß, dass das falsch ist und er hat es gemacht und du hast das geheim nur zwischen euch gemacht, dann kommt zur zweiten Stufe. Zweite Stufe, tadele ihm vor seinen Freunden. Auf einmal sagt er, oh, jetzt langsam kennen sie über mich Bescheid. Wenn er erzogen ist, diese Sache ist hart auf sein Herz. Und dann kommt die Strafe mit Talwih, Talwih mit Zeigen. Das heißt, du zeigst ihm ein paar Zeichen, damit bestrafst du ihn. Ja? Und dann, wal-iqabu jahran, oder al-itab, pardon, al-itabu jahran, die sagen, al-itab, das Tadeln im Öffentlichen, oder wenn es öffentlich ist, vor allen Leuten, das ist schwerer in der Psyche als sogar Schlagen. Und deswegen sagen die Ulama, du darfst nicht mit der anderen Sache anfangen, bevor du das tust. Und du darfst ihn nicht vor allen Leuten ausdecken. Du tust das, du tust das, du tust das. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mit al-Hassan. Al-Hassan hat einen Fehler gemacht vor dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wie der Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit umging. Er hat Datteln gegessen. Und diese Datteln sind von den Schatzkammern des Landes. Das heißt, was? Almosen. Und Almosen dürfen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Ahlul Bayt, die Familie des Propheten, dürfen sie Almosen essen und nehmen? Nein. Aber Al-Hassan hat es genommen und er begann zu essen. Er sagt ihm, Kachin, Kachin. Das ist wie ich, nein, Kach. Das heißt, lass es. Kachin, Kachin, das ist eine Kindersprache. Kachin, Kachin. Weißt du nicht, dass wir den Almosen nicht zu uns nehmen? Und Vorsicht, dass ein paar Eltern ihre Kinder bestrafen mit einer berühmten, harten Rede, die sehr, sehr schlecht das Kind beeinflusst. Was ist die? Ich liebe dich nicht mehr. Oh, das ist nicht gut. Das zerstört. Dass man sagt, ich liebe dich nicht, das heißt, du prägst bei deinem Kind in seine Psyche, ich bekomme nicht die Liebe von meinem Vater oder von meiner Mutter, erst wenn ich das tue, was er gerne hat. Das ist verkehrt. Das ist nicht richtig. Du musst ihm lehren, dass diese Sache für ihn schlecht ist. Hat nicht mit deiner Liebe zu tun. Sonst, wenn er hört, ich liebe dich nicht mehr, das ist zerstörend für so ein kleines Herzen von einem Kind. Oder dass man ihm sagt, wenn du nicht betest, dann gebe ich dir nicht Fahrrad. Oder wenn du nicht betest, dann kriegst du keine Süßigkeiten heute. Oder viele andere Sachen. Und deswegen, stattdessen, mach ihm froh. Wenn du das tust, dann gebe ich das, das und das. Das sind, liebe Brüder, wichtige Hinweise von der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie wir mit unseren Kindern umgehen, und wir müssen aufpassen, dass wir eine Verantwortung tragen gegenüber unseren Kindern. Und Allah Ta'ala wird uns danach fragen. Und passt auf, dass ihr eure Kinder, dass eure Kinder einen Abscheu von euch bekommen. Und wichtig ist, die Kinder, sie sehen auch die Milde von dem Vater gegenüber der Mutter. Und von der Mutter gegenüber dem Vater. Und das spiegelt sich. Und das Kind, dessen Vater ein Diktator ist und ein schlimmer, strenger Typ ist, wisst ihr, was mit diesem Kind ist? Die Ulama sagen, in seiner Zukunft, wenn er Frau hat und Kinder macht, auch wenn er das nicht gemocht hat, was sein Vater hatte, er macht dasselbe. Er macht dasselbe. Ja? Und das ist von psychisch. Er nimmt das, was er nicht gerne damals hatte. Und deswegen passt auf. Wie die Eltern sind, so werden auch die Kinder handeln. Möge Allah unsere Kinder alle schützen. Möge Allah uns alle bewahren und unsere Familien alle segnen. Amin, amin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru.